muskatir, da bibits tiken op den dai, ai, nai, nai. Da muskatir, da bibits tiken op den dai, ai, nai, nai. Geschade bin Eva, die Metzjär, geschade Eva, die Metz. Geschade Eva, die Metzjär, geschade bin Eva, die Metz. Sanor dan schicht man Burgan, sanor dan schicht man Burgan, hei, hei, hei. Garosso und Duschmadi mit, ja, Garosso und Duschmadi mit. Garosso und Duschmadi mit, ja, Garosso und Duschmadi mit. Gisperin inche, dir inche, inche, Lämblari gonche, dir gonche, gonche. Gisperin inche, dir inche, Lämblari gonche, dir gonche. Gisperin inche, dir inche, Lämblari gonche, dir gonche. Ja, Fors ist bei du, ja, Krug um du, mein Kabuschi. Ach, passt du, ich an, ach, passt du, ich an, du schiebe, ja, ich war du schi. Geschade mit Heiva, die Metz, ja, geschade mit Heiva, die Metz. Geschade mit Heiva, die Metz, ja, geschade mit Heiva, die Metz. Sag nur dann schick mal Burtan, sag nur dann schick mal Burtan. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Garosso und Duschmadi mit, ja, Garosso und Duschmadi mit, Garosso und Duschmadi mit, ja, Garosso und Duschmadi mit. Gisperin inche, dir inche, inche, Lämblari gonche, dir gonche, gonche. Neig dich dom, gero disse, pustu titz, dach ja, zachodit, ashto budit, ai, palam. Svoreste nim, česti sova, papalam.